Die Mitglieder der Nationalen Exkursionsmarschgruppe der Jugendlichen zum Geburtshaus von Kim Jong-il im Geheimlager Baekdusan trat am 6. Februar den Marsch zur revolutionären Kampfgedenkstätte Samjiyon an. Nach der Ankunft vor dem großen Monument Samjiyon legten sie an der Bronzestatue des Generalissimus Kim Il-sung Blumenkorb und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Sie besichtigten das Ufer vom See Samjiyon, den Fackelturm und die Nebenskulpturen. Die jungen Exkursionsteilnehmer legten auch an der Bronzestatue des Generalissimus Kim Jong-il im Kreis Samjiyon Blumenkorb und Sträuße nieder und verneigten sich davor. In der Kreisstadt besichtigten sie verschiedene Orte, sahen sich im Schülerpalast Samjiyon eine künstlerische Darbietung der Mitglieder der Kunstzirkel des Palastes an. Am 7. Februar besichtigten sie das Baekdusan-Kraftwerk der Heroischen Jugend Nummer 1.